Der Sprecher der Forschungsgesellschaft für Menschenrechte Koreas gab am 15. Juli eine Antwort auf die Frage des Korrespondenten der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur im Zusammenhang damit, dass jüngst die internationale Amnestie von den südkoreanischen Behörden es verlangt hatte, den Gesundheitszustand der nach Südkorea entführten TPIAK-Bürgerinnen bekannt zu machen. Die Antwort lautete: Vor 3 Monaten, nämlich Anfang April, hatten die Agenten des südkoreanischen Nationalen Nachrichtendienstes am hellen Tag über 10 Bürgerinnen der TPIAK, die im Ausland arbeiteten, nach Südkorea entführt. Bis heute sind ihre Kontakte mit den Massenmedien, das Elementarste bei der Gewährleistung der Menschenrechte, abgesperrt. Man kann nicht mal bestätigen, ob sie alle am Leben sind. Dieses unmenschliche Handeln ist großer Verstoß gegen alle internationalen Konventionen für Menschenrechte und schlimmste niederträchtige Untat. Vor kurzem hatte die internationale Amnestie von südkoreanischen Behörden verlangt, den TPIAK-Bürgerinnen die Bedingungen für juristische Konsultation und Dialog mit den Familienangehörigen in der Heimat zu gewährleisten. Es zeugt davon, dass die südkoreanischen Behörden eine typische Gangstergruppe ohne Rücksicht auf allgemeine Menschenrechte und elementarste Humanität sind und heute zum Gegenstand der ernsten Besorgnis und Kritik der Völkergemeinschaft werden. Die UNO und die internationalen Menschenrechtsorganisationen, einschließlich des UNO-Menschenrechtsrates, sollen die Regierung und die Agenten des Nationalen Nachrichtendienstes Südkoreas für große Menschenrechtsverletzungen verantwortlich machen, sie vor Gericht der Gerechtigkeit stellen und praktische Maßnahmen dafür ergreifen, das Verlangen der Familien der Opfer nach sofortiger Zurückschickung der Entführten zu ihren Blutsverwandten zu erfüllen.